Er ist süß. Mag er dich auch so gern wie du ihn? Mama, würdest du bitte damit aufhören? Mein Name ist Salmon, also Lachs wie der Fisch. Okay, na draußen, Mädchen, leiden los. Vorname Susi. Bis dann. Bis dann, Susi. Du bist wunderschön, Susi Sam. Ich war 14 Jahre alt, als ich ermordet wurde. Du bist doch das Salmon-Mädchen, richtig? Am 6. Dezember 1973. Salmon-Mädchen, richtig? Am 6. Dezember 1973.